Okay. Jetzt habe ich Rekord gedrückt. Es ist der erste richtige Tod-Dialog live. Das ist eine Premiere, den gab es nämlich vorher noch nicht live. Und zwar gehen wir live mit Alec Empire von den Atari Teenage Riot. Und ich möchte auch weniger reden, weil ich rede sowieso immer so viel. Ich würde einfach einsteigen, herzlichen Dank sagen, dass du überhaupt erstmal dir die Zeit genommen hast dafür. Ja, vielen Dank, dass du die Zeit dafür freigemacht hast. Nee, ich habe ja Zeit ohne Ende. Ich bin ja am Podcasten und da hat man so viel Zeit, dass... Echt? Naja, wieso? Es sieht aber nicht so aus bei den Sachen, die du alle so machst. Also. Ja, aber deswegen habe ich ja die Zeit. Ich lasse alles andere liegen und mache nur das. Okay, gut. Gut, dann fühle ich mich nicht schuldig. Ja. Ja, dann heißen wir mal den Chat willkommen, den moderierten Chat. Der Chat ist moderiert, weil, damit die Zuhörerfragen dann auch wirklich richtig durchkommen und nicht in dem Gespamme oder so untergehen. Ja, okay. Weil das ist ja so ein Spam-Chat. Muss ich den auch irgendwie aufhaben oder so? Oder ist es egal? Du stellst mir die Frage dann nochmal, ne? Ja, genau. Ich wiederhole die einfach. Ich kanalisiere das. Okay, cool. Jetzt muss ich mir nur noch irgendwo ein Feuerzeug hier besorgen. Das ist auch super vorbereitet. Technik läuft, aber an so einem analogen Feuerzeug scheitert es. Egal, steigen wir trotzdem einfach ein. Und zwar vielleicht einfach, dass du dich ganz kurz vorstellst für die, die halt nicht wissen, wer du bist und was du machst. Ja, ich bin Alec Empire von Atari Teenage Riot. Und also das ist halt eine Band oder so ein Projekt, was ich schon ziemlich lange mache, aber ich mache natürlich auch viele andere Sachen, bin halt Musiker, aber auch habe halt auch viele Sachen produziert, bin auch DJ, aber jetzt nicht vielleicht so der übliche DJ, sondern halt einen ziemlich eigenen Sound entwickelt über die Jahre. Was vielleicht wichtig ist, immer irgendwie gleich vorab zu sagen, ist, dass viele der Sachen, die ich mache, irgendwie direkt eben immer politisch motiviert sind. Also die Musik, die ich mache, ist ja, da hat es halt eben immer den Sinn sozusagen irgendwie die Leute zum Denken zu bringen oder dass sie sich vielleicht Fragen stellen über gewisse Themen oder dass man eben wirklich auch vielleicht so Ideen einfach auf den Tisch knallt und damit man die diskutieren kann und so. Da unterscheide ich mich, glaube ich, von so ziemlich vielen anderen Musikern, die einfach nur entertainen wollen und dann eben dem Publikum nur gefallen wollen. Also es wird mir natürlich auch, manchmal kritisieren mich die Leute da auch dafür, dass ich eben so vorgehe, weil es natürlich nicht immer nur ein Job ist, ja, den man erfüllt und irgendwas nur bietet, was die Fans halt hören wollen, sondern man konfrontiert halt eben die Leute auch mit Themen, die sie vielleicht auch in dem Moment nicht unbedingt so super finden und sich vielleicht damit nicht auseinandersetzen wollen. Dazu, ja, was gibt's noch zu sagen? Wir haben damals ein Label gegründet, 1994, das heißt Digital Hardcore Recordings. Und danach ist auch so ein bisschen eigentlich so die Musik, also es ist wie so eine Art Genre geworden, weil es die Leute haben ja die Musik dann irgendwie so genannt, weil es nicht so richtig in irgendwelche Sparten immer reinpasst. Also es ist elektronische Musik, hat da eben auch viel Punk-Einflüsse und so weiter, aber es ist irgendwie sowas, ja, was Eigenes vielleicht. Und dadurch haben die Leute halt angefangen, also die Presse zum Beispiel, den Namen als Genre irgendwie zu benutzen, obwohl es eigentlich direkt von dem Labelnamen kam. Und seitdem, natürlich war das am Anfang, deswegen gibt es so viele Genres, denke ich, die ähnlich sind und auch eben vielleicht auch sogar Einflüsse von uns haben, wie auch von denen und so. Aber wenn du jetzt irgendwo liest Digital Hardcore, dann beruft sich das meistens auf eine Musik, die ich und andere Musiker in meinem Umfeld so in den Jahren 94 oder so 93, 94 so irgendwie begründet haben in Berlin, muss man dazu auch sagen. Ich komme aus Berlin. Da ging halt viel los in den 90ern. Ja, habe ich jetzt noch was vergessen? Ja. Können wir ja auch noch drüber reden, falls noch irgendwas dir was einfällt oder so. Okay. Ich habe einmal die ganz klare Aufforderung hier bekommen von den Hörern, dass ich dir den Chat einmal schicken soll. Und die würden halt gerne, dass du mit in den Chat reinkommst. Okay. Kann das sein? Ich habe jetzt hier gerade eben, während ich erzählt habe, irgendwie den Link bei Twitter angeklickt. Das ist doch, ich glaube, da bin ich jetzt auch drin, oder? Warte mal kurz. Ich habe jetzt gerade Nickname joined. Genau, ich bin unter Atai Teenage Wild 263 drin. Habt ihr mich gerade gesehen? Ah, der 263. Ja. Okay, das ist okay, ja. Ja, das ist okay. 263 ist okay. Das ist zusammen 8 plus 3 sind 11. 1 und 1 sind 2. Das passt damit an. Jetzt wird ein Schuh draus. Okay. Nicht, dass andere Leute denken, irgendwie ist es jemand anders, der da was schreibt. Was soll ich da auch immer was dazu tippen oder was? Oder also du meinst einfach, dass ich dann auch bestimmte Fragen gleich lesen kann oder Ja, so? falls da genau, damit du direkt mit bei allen da bist, die dich sonst nur immer aus der ganz großen Ferne sehen und anhimmeln. Ja, genau. Ja, cool. So, nachdem wir das jetzt auch geschafft haben, würde ich gerne hier einmal auf mein kleines Skript kommen. Das Wer bist du? Haben wir ja jetzt. So, was du über dich halt sagen möchtest. Du hast angesprochen, dass ihr Texte mit politischen Inhalten habt. Wie ernst sind die Texte gemeint? Ja, das ist immer so die Sache, geht natürlich um den Text, ne? Also die sind eigentlich, haben immer ernsten Ursprung. Gibt natürlich auch Themen, wie ich eben schon mal erzählt habe, die wir eben auch besonders, wir in manchen Augen radikal, soll ich jetzt mal formulieren, um eben auch eine Reaktion hervorzurufen. Ja, also wir haben, ja, wir würden jetzt nicht so sagen, irgendwie so, hey Leute, lasst uns mal alle diskutieren oder so. Also es gibt halt so bekannte Songs zum Beispiel, einen, den vielleicht die Leute in Deutschland auch mitbekommen haben damals, da, das ist so ziemlich gleich durch die Presse damals gegangen, haben sich halt eben auch viele darüber aufgeregt, war halt der Track Hetzjagd auf Nazis. Das war der Track, den haben wir eigentlich sehr schnell veröffentlicht auf dem White Label, damals auch Vinyl. Da war ja das Internet noch nicht so am Start, dass man sofort Sachen rausbringen konnte. Nachdem in Hoyerswerda und in Rostock waren die ganzen Anschläge Anfang der 90er von Neonazis auf Asylantenheime. Und irgendwie hat uns da halt eben so ein Statement gefehlt. Ja, ich kannte das halt eben aus den 80ern, so aus meiner Schulzeit eben die ganzen, ja, ich würde jetzt nicht sagen Straßenkämpfer, aber da gab es da dann dauernd Stress zwischen Neonazis und uns Punks. Und da war es einfach für uns nochmal wie wichtig, da irgendwie so ein Statement zu sagen, jetzt reicht's. Leute werden umgebracht, die Polizei schützt sogar die Neonazis und steckt mit denen unter einer Decke. Und die Politik so aus der Mitte raus macht eigentlich kaum was und lässt sich eigentlich nur noch neue Gesetze einfallen, die halt eben gegen Ausländer zum Beispiel sind oder gegen Asylanten oder, also ich meine, das ist jetzt schon auch wieder fast 20 Jahre her, aber da war einfach so eine Wut da, dass wir es halt genauso formuliert haben. Natürlich ist es so, wenn man natürlich dann genau drüber redet, ist es natürlich krass formuliert, weil wir einfach wie satt hatten, dieses Gelaber irgendwie auch eben von vielen Pop-Acts, die dann so, hey, und wir müssen uns alle verstehen und natürlich müssen wir uns irgendwie auch alle verstehen, aber wenn man natürlich jemand gegenüber hat, der sagt, du musst irgendwie vergast werden. Weißt du, da kann man halt relativ schlecht eine Diskussion führen. Weißt du? Und ja, unter diesem Hintergrund, das muss man halt manchmal eben dazu sagen, dass wir natürlich da Sachen auch eben so formulieren, damit sie einfach auch ein Thema werden und eben eine Diskussion hervorrufen. Weil damals war es so, dass in der Techno-Szene, aus der wir ja damals kamen, eigentlich Politik überhaupt keine Rolle gespielt hat. Da hat auch niemand da überhaupt drüber nachgedacht, da jemals solche Texte dazu zu machen. Und dann war das direkt auch so eine Diskussion. Also es gab bei vielen Raves, wo wir damals auch gespielt haben und so, gab es richtig Ärger, weil viele DJs gesagt haben, hey, das muss unpolitisch bleiben, Musik, wir sind hier nur da, um Party zu machen. Und wenn man jetzt hier politische Inhalte reinbringt, dann ja, dann löst es so ein bisschen, also diese Peace and Harmony Atmosphäre irgendwie auf, die damals eben Love Parade und solche Stichworte war, es halt überall so ein ziemlich ähnlicher Sound. Und wir haben halt gesagt, nee, wir können hier nicht irgendwie Party weitermachen, wenn solche Sachen um uns rum passieren. Das kann man nicht einfach ignorieren. Und da haben sich natürlich schon gleich die Lager ziemlich stark gespalten. Also wir haben dann, glaube ich, ein Jahr später dann hauptsächlich dann nur noch in besetzten Häusern und auf so illegalen Raves draußen gespielt, weil so ja viele Veranstalter dann eben auch damit nichts zu tun haben wollten. Die meinten, das ist krass und das schafft halt Unfrieden. Und klar, weil man natürlich mit so einer Sache konfrontiert wird, dass man eben nicht einfach nur sich zuknallen kann und dann eben da, ja, sozusagen der Realität entfliehen kann. Ich weiß, es ist immer eine Funktion von Musik, das vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad zu tun, auch bei unserer Musik sicherlich. Aber manchmal muss man einfach sagen, fanden wir zumindest und finde ich immer noch so, was abgeht. Und man muss dazu Stellung nehmen als Musiker. Gibt ja so die Ansichten, dass Musiker oder Künstler generell die Klappe halten sollten und immer so eher ihren Job machen. Dem stimme ich halt eben nicht zu. Ich muss halt auch sagen, dass selbst wenn jetzt zum Beispiel ein Schauspieler oder so nicht meine Meinung vertritt, finde ich trotzdem gar nicht schlecht, wenn er das äußert. Das heißt dann auch nicht unbedingt, dass ich dann keinen Film mehr angucke oder so. Zum Beispiel Clint Eastwood ist zum Beispiel. Ja, das, wenn man da manchmal so Statements liest, von dem denkt man so auch, ja, hallo, das kann man überhaupt nicht. Also aus meiner Sicht denke ich, das ist halt ziemlich republikanermäßig rechts amerikanisch. Aber auf der anderen Seite denke ich, finde ich es wenigstens gut, dass er es in die Öffentlichkeit dann zum Beispiel trägt. Aber klar, Plattenfirmen und Leute in der Musikindustrie raten natürlich jedem Künstler davon ab. Und wenn man sich das anguckt, wie es beim Irakkrieg abgelaufen ist, da wurde es ja sogar wirklich verboten, vielen Musikern, okay, das wird jetzt in den Vertrag reingeschrieben, wenn ihr dazu Stellung nehmt, dann können wir, weiß nicht, bringen wir die Platte nicht raus und so weiter. Aber da wurde richtig schwarze Listen angefertigt und so, auch von den Radiostationen und so. Und das ist dann halt eben überhaupt nicht mehr okay. Es ist halt eine Art von Zensur, die ich nicht richtig finde. Aber klar, die wird auch manchmal von Musikfans gefordert. Das darf man sich auch nichts vormachen. Es gibt viele Leute, die finden es halt, man sollte dann eben nicht bei einem Konzert zum Beispiel über solche Themen reden, sondern einfach nur sein Programm abfahren. Aber da bin ich halt eben anderer Meinung. Okay. Das war verdammt viel Inhalt, der verdammt viele Fragen weiter aufwirft. Okay, sorry. Ich nehme mal eine Hörerfrage, weil die in den Kontext ganz gut reinpasst. Sind die Texte auf Englisch, damit ihr die maximale Anzahl an Menschen erreichen könnt, weil es die Weltsprache ist? Oder warum sind die Texte auf Englisch? Dann müssen wir da nicht irgendwie Chinesisch oder Spanisch oder so. Ja gut, also bei uns war es damals natürlich schon so, also es ist jetzt nicht die maximale Anzahl, also so denken wir jetzt nicht unbedingt, dass wir sagen, so, okay, es gibt so und so 4 Millionen Leute, die können, also weil wir nicht in so Zielgruppen denken. Das kann ich ja dazu nachher auch nochmal was sagen. Aber was die Sprache angeht, damals ging es eigentlich darum zu sagen, okay, wir müssen irgendwie so eine Art Botschaft, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber müssen wir nach draußen tragen. Also es kann nicht sein, dass die Leute denken, alle Deutschland, und das kennen wir vielleicht jetzt auch mittlerweile ganz gut, auch zum Beispiel, wenn man sich Amerika anguckt, dann entsteht immer natürlich so ein Bild nach außen hin, was durch die Nachrichten und durch die Medien geprägt ist, so ein einseitiges Bild. Ja. Und wir waren halt damals so drauf, dass wir gesagt haben, nee, wir machen die Texte auf Englisch, weil wir halt eben auch sagen wollen, nein, es gibt auch andere Leute in Deutschland. Ja. Es ist jetzt nicht nur, dass jeder irgendwie eigentlich geheimer Nazi ist und dann gibt es dann auch die Neonazis, sondern es gibt dann eben auch Stimmen dagegen, weil das natürlich im Ausland eigentlich nie so wahrgenommen wird. Das ist vielen Musikern, glaube ich, auch hier nicht so bewusst. Also gerade in der Punk-Szene zum Beispiel, das dreht sich dann natürlich alles immer ziemlich, ja, im eigenen Land spielt sich das ab. Und es ist ja auch in Ordnung, dass die Leute es dann so machen. Aber wir haben halt eben gesagt, uns geht es halt eben auch darum, nach außen zu sagen, dass wir es eben anders sehen. Gerade der Song Hetzjagd auf Nazis war halt eben auf Deutsch. Und wir haben halt dann jetzt auch bei der neuen Platte auch nochmal was auf Deutsch formuliert. Wir waren auch so ein bisschen damals abgeneigt gegen diesen ganzen Deutschland-Trend in der Musikszene. Also es fällt jetzt nicht mehr so ganz verständlich für alle, aber damals wurde halt stark diskutiert, ja, es muss so ein großer Prozentsatz auf Deutsch immer gesungen werden in den Radiostationen. Am besten noch muss der Staat dann noch irgendwie ähnlich wie in Frankreich Gesetze schaffen, damit die deutsche Sprache überleben kann und bla bla bla. Und ich habe das halt eben immer komplett anders gesehen. Ich sehe das so, dass Sprache lebendig ist und sich bewegen muss. Und wenn dann Leute so anfangen, ja, wir haben zu viele englische Wörter irgendwie in unserer Sprache und das deutsche Kulturgut geht unter, dann sage ich, naja, also ich persönlich, mir ist es dann ziemlich egal, dann geht es halt unter. Also es kann nicht eine Sprache immer über Tausende von Jahren unangetastet bleiben und sich nicht bewegen. Und es ist eigentlich so ein bisschen auch so eine ähnliche Art und Weise, wie ich Musik verstehe. Und da kann man natürlich auch viel auf Informationen, auf Copyright-Fragen und so weiter schließen. Will man, dass sich Sachen weiterentwickeln oder will man alles wie in einem Zoo halten mit einem Zaun drum, um es halt irgendwie staatlich oder sogar vielleicht durch Firmen oder Corporations irgendwie zu kontrollieren? Und ich finde, man sieht zum Beispiel an Frankreich, das wurde damals immer so angeführt, da ist das alles so toll, da müssen die Radiostationen immer viel französische Musik spielen. Und die Sache ist die so, ja, so toll. Ich meine, so viel französische Musik, die so super ist, kennt man halt auch nicht international. Also ich finde dann eben irgendwie so diese Logik, dass wenn der Staat bestimmt, was die Leute machen sollen, an Musik oder in welcher Sprache sie singen sollen oder was sie auch aufführen oder sowas, finde ich immer schon von vornherein komplett fragwürdig. Und es geht auch meistens schief, ist meine Meinung. Also weil es irgendwie dann zu einer grauenhaften Musik führt. Und ich finde so ein bisschen Deutschland jetzt, 15 Jahre später oder so, sieht man auch so ein bisschen die Konsequenz, also davon, ja, dass halt eben viele Sachen nicht mehr im Ausland beachtet werden, außer vielleicht so ein paar coole Sachen irgendwie aus manchen Städten, die dann aber eben in Deutschland komplett missachtet werden. Ja. Und das ist für mich halt so eine Sackgasse. Ich finde, warum sollen sich nicht alle gegenseitig verständigen? Und der Witz ist ja irgendwie daran, dass eben nicht die Musiker unterstützt werden in Deutschland, dass sie halt eben international denken oder werden oder da Karriere machen oder so, sondern man hat so bestimmte deutsche Künstler, die werden so gehalten hier und letzten Endes die Engländer und die Amerikaner dominieren ja sowieso den Markt, ja, und da lassen sie sich auch nichts von wegnehmen. Also man erreicht sozusagen genau das Gegenteil von dem, was eigentlich dann so die Befürworter irgendwie immer dazu sagen. Da hast du gerade ein relativ gutes Stichwort gesagt. Ich glaube, ja doch. Und zwar, wo wir dabei gerade sind, wie verhält sich das mit der GEMA? Was sagst du zum Thema GEMA? Thema GEMA, ein toller Reim. GEMA, ja, es ist ein krasses Thema, weil es ist natürlich ein kompliziertes Thema, muss ich dazu auch sagen, weil ich bin ja auch Musiker, ich bin auch Urheber dann natürlich und kontrolliere die Sachen auch alle. Die GEMA ist halt meiner Meinung nach eine veraltete Institution, die eben auch komplett korrupt ist. Also ich gebe jetzt dann nur so ein typisches Beispiel, was vielleicht auch schon viele kennen, aber das ist halt einfach ärgerlich. Ja, das ist zum Beispiel, sagen wir mal, man guckt sich Berlin an, und da gibt es halt viele Clubs und was die DJs auflegen, hat eigentlich nichts damit zu tun, was in den Popcharts passiert. Ja. Aber natürlich wird es GEMA-mäßig überhaupt nicht erfasst und die Gelder, die dann aber trotzdem gezahlt werden müssen, wandern halt in die Taschen von, was weiß ich, Dieter Bohlen und Co., weil man halt sagt, naja, man schätzt jetzt irgendwie, die werden wahrscheinlich die Hits aufgelegt haben, die DJs. Und das ist immer so ein Beispiel, wie die Gelder in komplett falsche Kanäle fließen. Jetzt sagen natürlich andere Leute, okay, aber irgendwie müssen ja Musiker auch Geld bekommen, gerade auch in der Download-Zeit. Ja, in der Ära, wo man einfach gucken muss, wenn jetzt keiner mehr Platten kauft oder so, wie können dann irgendwie Musiker überhaupt noch bezahlt werden? Bloß da, finde ich, muss man sich wirklich ein komplett neues irgendwie System oder so überlegen, weil die GEMA hat da einfach auch nicht die Antworten dafür. Also ich habe irgendwann mal gesagt, als erstes müsste man so eine Software wie Shazam oder sowas überall installieren, damit man überhaupt erstmal rausbekommt, Das hört jeder. Auf der anderen Seite will ich das. Will ich von jedem irgendwie abgreifen, was die Person dann gerade für Musik hört. Da habe ich schon selber immer so ein bisschen Probleme mit so, weiß ich, Last.fm und solchen Sachen, wo dann irgendwie jeder immer Einblick hat. Vor allen Dingen halt eben die Firmen. Was hört die Person jetzt um die Uhrzeit und so. Das ist halt auch eben irgendwie so eine, also für mich auch eine Datenschutzfrage, ja, wo ich sage, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will mich mit zum Beispiel mit Neonazi-Bands auseinandersetzen und ich höre die dann und dann steht die Polizei vor der Tür, weil sie meinen, wir haben gesehen, sie haben bei YouTube irgendwie die und die Clips angeklickt. Da habe ich halt einfach schon grundsätzlich ein Problem damit. Aber wie die GEMA das versucht zu lösen und vor allen Dingen eben auch, also das beste Beispiel ist, glaube ich, wenn Bands selber ihre Musik auf ihre Website stellen und dann irgendwie bezahlen sollen, um es dann um drei Kanäle wieder irgendwann zurückzukriegen, aber die GEMA zwackt sich das Geld ab. Das geht einfach nicht. Also ich glaube, da kann die GEMA auch hoffentlich nicht lange dafür argumentieren. Aber klar, natürlich müssen die Musiker auch verstehen, was da abgeht und eigentlich ihre Rechte auch irgendwie anders verteidigen, weil die GEMA verteidigt nicht nur die Musiker. Ne? Also ich sehe das irgendwie anders. Ich finde, es werden eigentlich die Großen unterstützt und ja, die kleinen Musiker können happy sein, dass sie da mal eben irgendwas kriegen, was dann korrekt zufällig mal angemeldet wurde oder so. Also ich finde, da früher war es mal vielleicht ganz gut auch zur Kontrolle der großen Plattenfirmen oder überhaupt der Plattenfirmen, wo man einfach sagen konnte, okay, die GEMA hat einfach verzeichnet, ihr habt so und so viel gepresst. Ihr sagt aber, also zum Beispiel sagen wir mal, ihr sagt, ihr habt 1.000 gepresst, so, aber die GEMA zeigt mir auf, ihr habt 10.000 gepresst, aha, da muss also irgendwas, stimmt da nicht, also müsst ihr mal die Abrechnung richtig machen und vorlegen. Es war immer so eine Kontrolle. Jetzt, finde ich, müsste jemand mal iTunes auseinandernehmen, was da eigentlich abgeht. Da kann keiner, also niemand aus der Musikindustrie konnte mir bis jetzt beantworten, dass zum Beispiel nicht iTunes jeden 10. Download in die eigene Tasche wirtschaftet. Wie soll das jemand kontrollieren? Ja? Da müsste eigentlich, ja, und das sind so eine Abrechnungsverfahren. Die Frage ist, ob das dann überhaupt, also Plattenindustrie regt sich über Musikpiraterie auf, aber da guckt sie dann überhaupt nicht genau hin, ja. Also das muss man halt auch einfach mal ansprechen. Genauso wie die sozusagen Korruption von Charts, ja. Ich meine, früher war das irgendwie ein ziemlicher Krampf, was aber viele Labels eben auch gemacht haben. Die Leute in die Plattenläden schicken mit Geld, die dann eben in den Schlüsselläden sozusagen, die für die Charts registriert sind, dann eben aufkaufen Platten, damit die dann in der Woche irgendwie auf Platz so und so sind, damit dann eben irgendwie mehr Radiostationen es wieder spielen und so weiter. Heutzutage sagst du dann theoretisch, okay, ich habe hier 1.000 Praktikanten und die kriegt jeder 3 Euro und dann hast du natürlich die Top 10 bei iTunes voll mit dem ganzen Kram von den gleich, also meistens von den 3 Majors oder so, die es noch gibt. Das ist also alles, ich finde, es muss alles komplett neu überdacht werden. Die GEMA ist leider irgendwie, also scheint die sehr weit entfernt davon zu sein. Mich regt es halt auch immer auf, weil ich eben auch mit vielen anderen Musikern rede und jeder denkt natürlich immer, Musiker sind immer auf der Seite der GEMA von vornherein. So sehe ich das aber nicht. Aber viele verstehen es natürlich auch nicht genau, was da abläuft. Ne? Und was daran eigentlich ein Problem ist, kriegst du auch erst nach ein paar Jahren mit, wenn du dann mal so dich fängst Fragen zu stellen. So, warum ist es jetzt so? Und ich war doch da, habe da das Konzert gehabt. Und warum ist das jetzt nicht abgerechnet und so? Und natürlich das Sperren von irgendwie YouTube-Clips und so. Das ist halt komplett absurd, meiner Meinung nach. Aber ja, wie man das hier in die GEMA jetzt runterbringen kann, habe ich auch nicht die Antwort dazu so richtig. Ich finde halt immer schon so eine Institution zu haben, irgendwie gefährlich. Würdest du sagen, dass Musik mittlerweile ein Einweg- bzw. ein Wegwerfprodukt geworden ist? Im Vergleich zu früher? Kommt drauf an, was für eine Musik. Ja, aber so über die Chartlandschaft geblickt. Einmal so den Blick schweifen lassen in die Charts auf die Top 20 oder so. Naja, ich meine, wir haben halt schon Sachen, und aber das ist auch eben eine Geschmacksfrage. Also ich finde, man muss mal eben aufpassen, wenn man sich die Charts anguckt über Jahrzehnte lang, da muss man sich eben auch bewusst sein, wenn man jetzt zum Beispiel die Ende der 60er Jahre guckt, da würde jetzt jeder denken, okay, da sind die Beatles in den Charts gegangen, die Rolling Stones, Jimi Hendrix, The Who und alles, was da irgendwie so cool ist, ja. Also, aber es war natürlich nicht so. Also, die waren dann auch, da war dann vielleicht nur ein Song von solchen Bands in den Charts und der Rest war der totale Müll. Also, der oft ist halt eben auch im Rückblick verklärt man das auch. Oder eben, natürlich ist es auch durch Medien oder Plattenfirmen natürlich auch so geschürt. Also, wenn die Leute zum Beispiel über die 60er Jahre reden, da fällt es mir eben immer sehr auf, oder über die 80er zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht sogar noch ein besseres Beispiel. In den 80ern, was so auch so Leute aus der Szene und so, ja, das war das coolste Jahrzehnt. Ich meine, ich war ja da, das war das grauenhafteste Jahrzehnt, was es gegeben hat. Das was hat es denn so grauenhaft gemacht, wenn ich kurz unterbrechen darf? Naja, zum Beispiel dieser ganze wirklich manipulierte Pop, also der auch eigentlich die Charts beherrscht hat. Natürlich gab es auch coole Sachen so, aber es ist eben nicht diese goldene Zeit, wo alle kreativ waren. Und da sind genau diese Sachen entstanden, diese Boybands, wo alles elektronisch irgendwie verfremdet wurde und die überhaupt keine Songs mehr geschrieben haben und so. Es war natürlich, man kann ja nicht sagen, plötzlich war 1980 und dann ging das alles los. Es ist natürlich eine Entwicklung gewesen, die dann irgendwie so in den 80ern mit Reagan irgendwie als Präsident und der Yuppie-Ära und Wall Street und alles so fast wie so einen Höhepunkt hatte in England. Thatcher war an der Macht. Und es war natürlich eine ziemlich, also hat sich natürlich auch ziemlich krass abgefärbt, während auf der anderen Seite einfach eine Menge Leute überhaupt kein Geld mehr hatten. Aber es wurde halt eben so irgendwie so dargestellt. Wenn man jetzt zurückguckt, sieht man auch auf solchen 80er-Jahre-Compilations oder so, dann sieht es immer so aus, als wäre es allen gut gegangen und da wären so die Ursprünge gewesen von viel Musik, die vielleicht auch heute noch eine Rolle spielt. Damals, also wenn man sich so wie Neudeutsche Welle anguckt, da waren 80% wirklich komplett konstruierter Müll von den Plattenfirmen, weil sie dachten, sie müssen schnell auf den Zug aufspringen. Also es war dann eben nicht, 80er Jahre waren halt eben nicht irgendwie Trio und Duff und irgendwie lauter Sachen, die man noch als irgendwie ganz cool durchgehen lassen kann. Da war dann wahrscheinlich Nena noch sogar ganz in Ordnung im Vergleich zu den meisten. Ja, aber so das meine ich halt. Also man guckt halt zurück und denkt dann schnell an die Sachen, die einem gefallen haben. Oder guckt da, halt, die Industrie guckt natürlich dann eben hin, was wird jetzt als cool empfunden und dreht es halt eben so hin, um dann halt vielleicht auch noch andere Sachen zu verkaufen, was auch legitim meiner Meinung nach ist. Ja, aber es ist einfach dann auch nicht so gewesen unbedingt für jeden. Okay, aber besitzt Musik für dich immer noch den gleichen Stellenwert, wenn du sie hörst oder kaufst oder was auch immer? Wieso wie früher? War es nicht früher was Besondereres? Besondereres, auch schön. Also, war es nicht früher was viel Besondereres, ein Album gekauft zu haben, als heute vielleicht? Ja, gut, also bei mir ist es so, für mich ist Musik sowieso jenseits dieser Werte irgendwie, ja. Also, weil, wie soll ich jetzt Musik bewerten? Das ist eben auch das Problem, was man eben schwer diskutieren kann. Ja? Warum, wie viel soll eine CD kosten? Wie viel sollen Downloads kosten? Warum soll es überhaupt was kosten? Weil es eben irgendwie für den einen bedeutet ein Song alles, weil er sich da vielleicht verliebt hat und dann geheiratet hat und oder irgendwas auch immer, die Erinnerung daran ist. Und die andere Person sagt, das ist der größte Müll, da habe ich gerade irgendwie, weiß ich, da war ich in der Schule und habe irgendwie eine schlechte Zeit gehabt. Also, weißt du, dadurch ist es natürlich immer sehr beeinflusst von diesen persönlichen Meinungen. Ich persönlich finde, dass Musik unendlich viel Wert hat, den man auch nicht mit einem Kauf von einer CD irgendwie bestreiten kann. Aber das ist halt eben meine Meinung. Aber ich bin natürlich auch totales nicht unbedingt das beste Beispiel für jemanden, weil ich irgendwie mir teilweise Platten kaufe, die einfach viel zu teuer sind, weil man es einfach nicht mehr kriegt und weil die Musik auch gar nicht digitalisiert ist und solche Sachen. Da sage ich dann, okay, scheiße, das kostet mich jetzt $100. Das muss ich mir jetzt holen. Also da bin ich aber eher wie so ein Junkie. Für mich ist eine ganz wichtige Sache bei der Diskussion ist halt die Soundqualität. Und das ist das, was ich finde, was viel zu wenig beachtet wird, ist, dass eben MP3s einfach so viel Frequenzen weglassen, dass sie so eben wie so zu so einem Wegwerfding irgendwie werden. Also wenn ich das als DJ zum Beispiel sehe, ich komme ja aus so einer Szene, wo wirklich viel mit White Labels und Vinyl eben damals, also eigentlich so ein komplett alternatives Netzwerk aufgebaut wurde, Anfang der 90er, also Ende 80er, Anfang 90er. Und da war wirklich jede 12-Inch eben wie so eine Art Waffe. Ja? Also da konntest du eine Band wie die Rolling Stones irgendwie von der Bühne putzen, einfach vom Sound her, wenn du alle aufgelegt hast, bei einem Rave mit ein paar tausend Leuten oder so. Weil es einfach so eine Energie hatte. Wenn ich heute hinstelle, so einen Laptop und einen MP3-File abspielst, dann hat es nicht diese physische Wirkung auf die Leute und lässt die Leute relativ kalt. Es fällt einem jetzt vielleicht nicht so auf, wenn man es zu Hause ein bisschen hört oder vielleicht im iPod oder so. Aber wenn man das natürlich aufbläst über eine große Anlage, dann fällt einem natürlich ein Riesenunterschied auf. Das wird dann immer oft so ein bisschen belächelt von Leuten, so, ja, das ist ja nur Spezialistenzeug. Was mich dabei bis immer ärgert, ist, dass man eben nicht zum Beispiel DJs, die im Underground sind, man kann ihnen durch MP3s eben nicht so ein Tool in die Hand geben, wo man sagt, hey, hier ist das Ding und das geht total ab. Ich meine, deswegen habe ich so über SoundCloud die meisten Sachen als Wave-Datei eben, also in der Qualität, in der es auch aufgenommen wurde. Was dann aber, wo sich halt eben Leute auch aufregen, so, ja, das sind immer so große Dateien und wo ich dann so sage, ja, sorry, also ihr kriegt die Sachen umsonst als CD-Qualität jetzt. Also bei mir ist halt auch wichtig ist, gerade bei der Musik spielt halt Sound auch irgendwie eine Rolle. Und ja, man will natürlich den Leuten das Beste geben, was man eben dann in dem Moment geben kann. Aber natürlich, manche Leute finden es dann irgendwie unpraktisch, weißt du? Aber das finde ich halt eben falsch. Also da finde ich, sollte man eher darauf setzen, dass es besser wird. Aber es könnte sich halt eben vielleicht auch ändern in Zukunft, wenn man eben schneller die Dinger runterladen kann. Oder ich verstehe es eigentlich auch nicht. Leute laden sich einen Film runter. Da ist ein Song in CD-Qualität eigentlich total klein im Vergleich. Aber irgendwie regen sich die Leute dann trotzdem drüber auf. Also deswegen, daher kommt es, glaube ich, dass manche Leute so, ja, mal schnell sich was runterladen und dann wird halt der Wert daran bemessen. Ich habe Musik noch nie so beurteilt. Also für mich ist das, ja, kann man das eigentlich nicht so richtig da einen Preisstempel drauf machen. Deswegen habe ich natürlich auch immer so Konflikte gehabt, eben auch mit der typischen Musikindustrie, weil ich finde, man kann es eben nicht so, ja, nicht weiß ich nicht, irgendwie Gemüse oder irgend sowas. Weißt du, es ist halt eben eine andere Art von, es ist halt Kreativität. Wie soll man das bewerten? Ja, es ist unheimlich schwer, sich darüber eine Meinung zu machen. Manche tun dann eben so, okay, da wurde so und so viel Geld aufgewendet, da ist ein Orchester, das kostet so und so viel, weil die Studiozeit war so teuer. Da denke ich so, naja, und das macht's dann besser. Ja. Also wenn irgendwie Herbert Grönemeyer was mit dem Orchester aufnimmt, dann ist das mehr wert, als wenn Bob Dylan mit einer Akustikgitarre spielt. Also diese Logik verstehe ich einfach nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Ich wollte die Pause eigentlich jetzt nutzen, um einen Schluck zu trinken, aber es hat nicht funktioniert. Mist. Wie hältst du es denn mit deinen Sachen? Wir nehmen jetzt mal einfach an, ich benutze ein Lied von dir, von euch, ja, und mache daraus ein lustiges Video und lade das nach YouTube hoch, aber das Video hat eine total beschissene Qualität, aber trotzdem läuft da deine Euromusik. Wie fühlst du dich da in dem Moment als Künstler? Es kommt darauf an, was es für ein Video ist. Also generell weiß auch jeder, dass meine Einstellung dazu ist. Zum Beispiel, also sagt einfach Bescheid, so hey, ich finde es gut. Und dann ist übrigens auch das Einfachste, was man als Musiker sagen kann, wenn man eben natürlich die Rechte an seinen Sachen hat. einfach zu sagen, ja oder nein. Also es ist so, ich habe da jetzt schon so viele Diskussionen über Creative Commons und so gehabt, wo ich sage, ey Leute, das Einzige, was es braucht, ist, dass der Musiker sagt, ey, mach's einfach. Das ist das, also da braucht man nicht irgendwie große Lizenzverträge und hier unterschreiben und da. Ich hatte das auch schon oft, wenn Leute zum Beispiel was gesampelt haben, ein gutes Beispiel ist vielleicht aus dem letzten Jahr, da kam so, wir haben auch unseren eigenen Verlag und da kam so ein Partner von uns aus LA, meinte so, ey, ich habe hier eine 12-Inch von so einem Dubstep-Produzenten, das ganze Ding, es ist voll gesampelt, also ist alles eure Samples, so, von des alten Songs. Und dann habe ich, da muss man jetzt gegen vorgehen. Und dann meinte ich so, kann ich es erstmal hören? Und dann, ich gehört, es war ziemlich geil, es war halt dieser Dubstep-Remix von so einem Produzenten, der heißt The Builder. Und dann dachte ich so, das ist doch eigentlich total ein super Remix. Ich meine, es ist nicht so direkt ein Remix, weil er eben von verschiedenen Tracks was genommen wurde. Und dann habe ich ihn angemailt auf seiner Website und meinte, ey, ich finde es echt gut. Warum wollen wir es nicht irgendwie so machen? Macht es einfach und vielleicht können wir es auch als offiziellen Remix einfach machen und schwamm drüber. Und der Typ war natürlich so, Scheiße! Und man hat mich entdeckt. Ich meinte, aber was ist daran Problem? Und er war dann total happy und meinte, ey, super, ja, natürlich, klar. Und im letzten Endes hat jeder irgendwie dabei gewonnen. Weißt? Und so gehe ich halt meistens vor. Natürlich gibt es auch andere Fälle, die Leute auch sehen müssen. Ich habe da zwei Beispiele. Eins ist, es gibt ja in Deutschland bei den Neonazis oft so diese Strategie, jetzt eben so linke oder eben also nicht nazimäßige Sachen zu benutzen, eben zur Propaganda oder wie man es eben nennen will. Und da gab es eben auch einen Clip, wo man gesehen hat, kennst du vielleicht auch so irgendwie so eine Nazi-Parade, Nazi-Aufmarsch und haben welche Che Guevara-Shirts an und so. Und dann lief da irgendwie Atari Teenage Riot im Hintergrund. Ja. Und da fand ich natürlich gut zu sagen, direkt, okay Leute, ihr habt jetzt irgendwie 12 Stunden Zeit, das Ding runterzunehmen oder das knallt euch um die Ohren. Ja? Also, und dann war es sofort weg und ich habe da halt auch so einen urdeutschen Brief zurückbekommen, wo ich jetzt immer noch heute drüber lachen muss, weil die dann natürlich gesehen haben, okay, es kann richtig Ärger geben. So. Da fand ich natürlich gut, dass man die Rechtslage hatte und dann eben nicht irgendwie hinfahren muss mit Knüppeln und es dann so regeln muss. Weil das wäre natürlich die nächste Sache irgendwie wie in Jamaica oder so, wenn irgendwelche Soundsystems sich gegenseitig bekriegen. Da gab es ja das auch schon in den 70ern. Ein Bekannter von mir, der mit On You Sound, so einem Reggae-Label, ich weiß nicht, ob du das kennst, gearbeitet hat, der hatte in den 80ern zwar wieder mit sowas zu tun. Ja, da ist dann irgendwie der eine DJ von dem anderen einfach ein A cappella genommen und einfach drüber gelegt über die Single. Und dann gab es da eine Diskussion und da halten sich beide eine Knarre am Kopf. Und dann, wer dann nachgibt, hat dann sozusagen, ja, das ist dann egal. Also dann musste man sich so einigen. Das muss man halt eben auch wissen, dass es eben zu solchen Sachen dann eben führen kann, wenn man sich nicht irgendwie vernünftig einigen kann. Zweite Sache ist die mit Sony gewesen, die viele vielleicht jetzt auch in Deutschland nicht so mitbekommen haben. In England war das auch ein Thema in der Musikpresse, das war 99. Haben wir eine VHS-Kopie bekommen aus Asien und da war es so, dass Sony einfach einen Track von uns genommen hat und es beim Camcorder-Werbespot einfach drunter gelegt hat. Der lief im Fernsehen und wir haben gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wurde gleich ein Gerichtsverfahren gemacht und es war unheimlich schwer, natürlich für so kleine Band wie uns und ein kleines Label im Vergleich natürlich wie Sony dagegen überhaupt anzugehen. Und nachher, es war halt das, was mich dann komplett geärgert hat. Die haben dann wirklich einen genommen, der es dann komplett nachprogrammiert hat und haben dann letzten Endes im Gericht dann gesagt, okay, hier, eigentlich, es war ein Fehler, das ist nur einmal ausgestrahlt worden. Also wir hatten halt Zeugenaussagen, dass es eben die wochenlang lief. Und sie haben gesagt, eigentlich war das der Werbespot und dann musste man sich da irgendwie einigen. Aber zeigt halt eben auch, was passieren kann, wenn große Firmen einfach zugreifen, ja, auf das, was dann eben Urheberrecht ist oder so, und das in völlig falschen Kontext stellen. Weil ich glaube, niemand hätte Lust irgendwie, dass seine Musik plötzlich in einem, was weiß ich, in McDonalds-Werbespot auftaucht und du wurdest nicht mal gefragt. Also es gibt so diese beiden Sachen, wir sagen immer so, wenn es Leute sind, die ja so eine ähnliche Meinung haben, ey, kein Problem. Macht es, finde ich sogar super, wenn es passiert. Aber natürlich, wenn es so eine Firma ist wie Sony, die auch super gerne gegen alle Leute vorgeht, wenn mal irgendwie, also sich irgendwelche Songs runtergeladen worden sind oder so, dann, weißt du, dann können die sich nicht auch so verhalten. Also es geht nicht. Und da, ja, da weiß ich jetzt auch noch nicht so richtig die beste Antwort. Es muss aber auch in dieser ganzen Diskussion irgendwie auch bedacht werden. Weil manche Leute sagen, ja, das kann doch dann, jeder gibt das alles auf und dann wird es schon alles funktionieren im Internet. So einfach sehe ich es irgendwie nicht, weil die Großen eben von den Kleinen klauen. Und das passiert ja auch schon die ganze Zeit. Also, muss man auch bedenken bei der ganzen Sache. Okay. Wie verträgt sich denn, also ich unterstelle jetzt mal einfach, du bist antikapitalistisch eingestellt, das unterstelle ich jetzt einfach. Antistaatlich, aber okay, erzähl was. Antistaatlich ist auch schön, das können wir gleich nochmal besprechen. Aber ihr habt ja für den Film Tokyo Drift, war es glaube ich, habt ihr ja einen Soundtrack produziert. Ja, wir haben bei vielen Filmen auch Musik bei Godzilla, dabei. Wie ich gelesen habe. Ja, bei dem 2000. Also, ja. Ja, genau. Nee, also es gibt halt bei uns, also erstmal, ich habe da so klare Regeln irgendwann mal aufgestellt, jetzt sind es fast schon 20 Jahre her, die gelten eigentlich immer noch. Und zwar, es gibt folgende Sachen. Einmal, und das muss jeder Musiker, denke ich, für sich selber regeln. Also ich sag auch nur, das gilt halt für mich und für uns als Gruppe irgendwie, aber wenn jetzt jemand sagt, das kann ich nicht nachvollziehen, kann ich es auch völlig respektieren. Also zum Beispiel, wir haben es so, dass Atal Tineschwald eben nicht vorkommt in Werbespots. Vor allen Dingen, wenn es ein politischer Song ist, darf es nicht vorkommen. Also weil es einfach, wir hatten ganz viele Anfragen schon und es waren sogar teilweise Werbespots, die sogar ganz witzig waren. Miller Bier oder so. Dann war dann Deutschland has gotta die. war es dann auch gegen deutsches Bier. So, weil das ist so in Amerika. Und der Werbespot war sogar auch ganz geil mit so Typen in Wrestling-Masken und so. Und dann gab es auch solche Sachen auch in England und so. Aber das ist einfach, in dem Moment wird denn die politische Botschaft irgendwie zum Joke. Also meiner Meinung nach. Es kann natürlich jetzt jemand sagen, hey, wenn ihr irgendwie bei einem großen Festival spielt, dann wird eure politische Botschaft auch zum Joke. Oder wenn du ein Interview gibst mit, was weiß ich, mit dem Tagesspiegel, dann ist es auch ein Joke. Also da gibt's, weißt du, da verschieben sich halt dann manchmal so die Grenzen. Also der eine sagt, man muss sich komplett abkapseln und darf irgendwie mit fast niemandem sprechen oder alles nur irgendwie auf seiner Website haben oder so. Andere haben halt eben andere Ansichten. Ich habe das damals eben so gesehen. Bei Filmen ist es immer bei mir wichtig, was ist es für einen Film erstmal und was ist es für eine Szene, in der das vorkommt. Jetzt, da gibt es ein Beispiel, Spawn. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Da war ein Track drin, den wir mit Slayer gemacht haben, No Remorse heißt der. Und da stand der Film eigentlich noch gar nicht so richtig fest. Da war klar, ey, wir werden wahrscheinlich Spawn verfilmen, wir wollen aber den Soundtrack schon rechtzeitig angehen, so mit so Collaborations und so. Und dann, Spawn war damals ein ziemlich gutes Comic. Also ich weiß nicht, ob du jetzt Comics oder so dich damit auskennst. Ja, aber klar, das war okay. Die einzig gute Comic-Verfilmung, meiner Meinung nach, Spawn. Ach, du fandst den Film gut, ja? Okay, gut. Ja, nicht gut. Also ist ja völlig okay. Aber also weil viele sagen halt, der Film ist weit nicht so gut wie das Comic. So. Aber das ist, also wenn man da drauf zurückblickt, ist es eigentlich die einzig gute Comic-Verfilmung. Wenn ich mir alles andere so überlege, finde ich das schon ziemlich schuntig, was danach kam. Ja gut, das kann man, stimmt, wenn man jetzt im Nachhinein, stimmt, jetzt wurde so viel auch verfilmt, damals gab es halt auch nicht so viel, ne? Da hat man dann, war es dann schon ein bisschen anders, aber jetzt nochmal so ein Beispiel, man kann jetzt ja sagen, wie im Film, der eine findet es gut, der andere findet es schlecht oder so, bis da war es sowieso, dass es so war, dass man einfach dann auch oft eben nicht weiß, wie wird ein Film letzten Endes, weil Musik, die du machst, ist immer nur ein Teil, also selbst ein Schauspieler weiß nicht, wie ist dann der Film geschnitten letzten Endes und man kann es einfach nicht so super kontrollieren, dass man jetzt sagt, okay, da wurde jetzt plötzlich der Schauspieler ausgewechselt und jetzt finde ich den Film zum Kotzen und jetzt ist mir das total peinlich. Da kann ich eben auch Musiker verstehen, die sagen, ich gebe nie was an Filme. So, ich finde halt Filme selber gut und finde halt eben auch, dass die, wenn jetzt sagen wir mal, jemand fährt im Auto und hört, also der Mörder fährt im Auto und hört unseren Song, dann denke ich nicht, dass dann irgendwie unser Song in den falschen Kontext gestellt wird. Also weil jeder weiß, okay, der hört jetzt Musik und das, weißt du, was ich meine? Das ist jetzt was anderes, als wenn ich jetzt sage, ich mache für irgendwie McDonald's Werbemusik. Also das ist dann irgendwie ein anderes Ding. Man muss sich aber natürlich der Sache bewusst sein, ja, als Musiker, dass du natürlich auch in komplett falschen Kontext geraten kannst. Also du kannst gesehen werden plötzlich als die Band, die diesen Song gemacht hat und alles andere, was du machst, interessiert die Leute nicht. Also ich glaube, das kennt man auch von aber das oft auch eben bei Bands, die Werbung gemacht haben, also wie so eine Band wie Jet, ja, ich glaube, jeder kennt noch den Song, dann siehst du halt immer den Werbespot und die armen Kerle, was anderes interessiert eigentlich fast niemand, weil jeder immer dann irgendwie diesen Werbespot in Erinnerung hat. Man muss sich einfach natürlich der Macht der Bilder auch bewusst sein, also das ist eben auch, du kannst dich damit kaputt machen. Und es ist jetzt so, denke ich, noch nicht passiert. Gerade zum Beispiel bei Fast and the Furious war es zum Beispiel so, dass halt eben viele Leute erst auf die Musik gekommen sind und dann, das fand ich halt eben dann wieder ganz gut, die Leute sagen, was ist das eigentlich? Und sagen, ey, ich habe darüber noch nie nachgedacht, über die politischen Inhalte, super. Aber klar, es könnte jetzt auch ein Zyniker sagen, da machst du nicht Werbung für Pringles, da könnte das ja auch passieren. Aber wir haben da eben so Prinzipien und an denen halten wir fest. Gibt dann natürlich so Sachen bei meinen Solo-Sachen, die dann oft nicht so direkt politisch sind, wo eben auch viele Instrumental-Sachen sind, würde ich das zum Beispiel weiter fassen. Also es gibt so einen Werbespot von Médecins Sans Frontières, da ist auch kein Geld geflossen oder so, wo es halt eben um Spendengelder ging für die, also Ärzte ohne Grenzen heißt es auf Deutsch. Und da wurde ich gefragt, habe ich halt eben auch gesagt, okay, das finde ich super, nehmt den Song, das passt. Macht es. Also man muss dann auch immer so ein bisschen entscheiden. Ja, also was eben bei uns auch wichtig ist, dann eben auch genau hinzugucken vielleicht. Also da einfach jetzt sich aufzuregen, wenn man jetzt sieht, zum Beispiel Atari spielt bei dem Festival, also warum haben die da gespielt oder so, da kann man eben auch schnell falsch liegen, denke ich. Also weil es bei uns auch darum geht, das ganze Konzept der Band ist so ein bisschen so, eben auch so Räume einfach zu besetzen und einfach da reinzugehen und die Leute damit zu konfrontieren. Ich kann aber natürlich auch so eine Boykotthaltung auch irgendwie nachvollziehen. Wenn Leute sagen, nee, da muss man einfach komplett fernbleiben. Gab zum Beispiel so Festivals damals, das Bizarre-Festival, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ja, das war in Köln, gleichzeitig mit der Popcom immer. Genau, so, und da gab es die Diskussion, da haben wir damals gespielt, und da gab es Riesenangriffe aus der linken Szene, ja, da hätten Typo Negative gespielt und bla und so, und da darf man nicht spielen, und wir haben gesagt, nee, aber das Festival an sich ist erstmal, sag ich mal, neutral. Und dann ja, das ist war das super, da war Silverchair gewesen zum letzten Mal, das war ja super. Ach, da warst du, ja? Ja, da war ich. Das war super. Der stand sogar neben der Bühne, hat bei uns noch zugeguckt. Ich glaube ja, ich doch. Das war lustig. Ja, das tat einem dann leid, ne? Wie der gesundheitlich hatte dann starke Probleme und so. Ja, richtig. Das ist so ein Beispiel. Da fanden wir halt, nee, warum soll man, da spielt einmal so eine Band und dann soll dann jeder sich dann zurückziehen und dann ist dann nur noch so ein Band überlassen. Frage ist dann eben auch, inwiefern man sich dann immer gleich verscheuchen lässt. Das ist auch so eine Diskussion, die kenne ich auch schon seit den 80er Jahren. Also, weißt du, was ich meine? Ich bin immer dafür, Orte direkt zu besetzen. Also, wenn jemand sagt, wir können alle Kirchen direkt besetzen und da Konzerte machen, super, dann lasst es uns direkt tun. Weißt du, was ich meine? Also, okay. Aber klar, es gibt auch Leute, die sagen, oh, Ich bin dann irgendwie, spiele hier an so einem Ort, da darf man eigentlich nicht spielen. Es kommt immer darauf an, was man dann für Aussagen macht. Ja. Ob man sich dann anpasst. Es ist auch diese Diskussion aus dem letzten Jahr mit Beyoncé und Gaddafi und weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Jo. Wie. Ja, genau. Und da fand ich es irgendwie sehr eigenartig, dass dann niemand irgendwie ein Problem damit zu haben scheint. Also ich habe da ein Interview gehabt zu der gleichen Zeit und da wurde ich halt darauf angesprochen und ich habe da eine ziemlich eindeutige Antwort gegeben. Da wurde ich echt nur angegriffen eigentlich im Netz. Ja, ja, was regst du dich darüber auf? Ist doch völlig okay, Geld zu machen. Meine ich, wartet mal kurz, Leute. Also bei einer privaten Veranstaltung sozusagen 1 Million Dollar zu kriegen für eine Dreiviertelstunde und während Leute gefoltert werden. Also, sorry, also wenn ihr da, also da, ja, und vor allen Dingen, wenn währenddessen so eine Band wie die Dixie Chicks komplett fertig gemacht werden in Amerika, weil sie was gegen den Irakkrieg sagen, da, also da kann man nicht mit so einer Doppelmoral mir ankommen. Aber klar, viele haben mich da angegriffen, selbst Musiker, wo ich dachte, die müssten es eigentlich besser wissen. Ja. Eigentlich müsste man, meinte ich auch damals, müssten eigentlich Jay-Z, Beyoncé, 50 Cent, solche Musiker müssten eigentlich komplett boykottiert werden dann. Also ich sehe es doch nicht ein, warum die dann zum Beispiel von staatlichen Radiosendern GEMA-Gelder kassieren, ja, wenn die solche Aktionen gemacht haben. Wenn die bei Saddam Hussein gespielt hätten, dann, dann weißt du, was ich meine? Also da, naja, ich meine, diese Vergleiche muss man irgendwie ziehen. Also ich verstehe dann immer nicht, auf der einen Seite wird dann alles vergeben, auf der anderen Seite, wenn sich jemand äußert politisch, wird der komplett fertig gemacht. Also es ist, geht nicht in Ordnung, finde ich. Okay, mit Besetzen und Ereignisse um eine Besatzung. Da würde ich jetzt auf 99 einmal zu sprechen kommen in Berlin bei der Demo. Und ich meine, das war dort, wo ihr gespielt habt, bis ihr verhaftet wurdet. Ist das richtig? Ja, genau. Ja. Also, ja, genau. Also, wir waren so die Letzten. was halt eben auch witzig war, was man vielleicht nicht so weiß, was man auch in dem, es gibt ja so einen kurzen Clip da im Netz, der dann immer rumgegangen ist, dass eben wir auch die Letzten waren, die auf dem Truck halt waren. Also, wir haben halt weitergespielt und der Truck ist ja so langsam eben gefahren, und dann plötzlich war eben der Fahrer auch weg. Verhaftet oder was? Ja, ich weiß nicht, wo er war. Jedenfalls war niemand mehr da und wir so, okay. Und die Demo war halt aufgebrochen und dann war halt, ja, waren halt eigentlich nur noch Bullen und wir so, okay. Ja, und dann wurden wir natürlich auch verhaftet. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass die nicht viel in der Hand hatten, um uns zu halten, weil wir damals eigentlich alle keinen Wohnsitz in Deutschland hatten. Und das Lustige irgendwie im Nachhinein war, dass sie uns nach ein paar Stunden haben gehen lassen müssen, weil die Bürokratie einfach zu kompliziert war. Also es war, also wenn jetzt Leute denken manchmal, oh, ihr wurdet in Deutschland dann verhaftet, habt ihr dann 5 Wochen im Knast gesessen? Aber nee, also so war es nicht. Ich fand halt auch ganz eigenartig, wie viel Angst die Polizei da gehabt hat. Habe ich sowieso auch nicht so gesehen. Als wir in der Polizeiwanne waren, da war eine Panik, wo ich dachte so, oh Mann, also es war wirklich, war auch mal interessant, einfach so manche Charaktere, die sich noch draußen wie so, weiß ich nicht, wie so Schlägertypen aufführen, plötzlich dann totalen Schiss haben und dann auch plötzlich bei so einer Bürokratiesache komplett überfordert sind und fast einen Nervenzusammenbruch bekommen, bloß wenn man keinen deutschen Ausweis hat. Aber ja, also das war das. Was viele vielleicht auch nicht wissen, ist, worum es da ging. Also manchmal fragen mich die Leute, die denken, es war einfach nur eine 1. Mai-Demo, es war halt eben nicht die typische 1. Mai-Demo, es ging halt darum, damals, ob Deutschland sich beteiligen soll, aktiv bei der Kosovo-Bombardierung. Und es war so ein bisschen das Hauptthema eigentlich bei der Demo damals, weil es ja oft offen auch diskutiert wurde und ziemlich extrem. Heutzutage würde da gar keiner mehr irgendwie eine Diskussion wahrscheinlich drüber anfangen. Aber damals war es schon ziemlich krass, dass Deutschland dann so aktiv dann damit sich beteiligen sollte oder wollte. Und vor allen Dingen war eben die Frage, ob es auch Sinn macht, da einfach Bomben abzuwerfen, um eben die Konflikte dann eben so zu lösen. Das hat man ja auch gesehen, wo Joschka Fischer auch den Farbbeutel abgekriegt hat und so. Das war so die gleiche Zeit. Manchmal vergessen es die Leute, denken die Leute, okay, die haben halt einfach eine 1. Mai-Demo gespielt und ist dann eben so abgelaufen. Da ging es halt eben schon auch um ein paar andere Themen, als es jetzt vielleicht manchmal jetzt geht oder so. Habt ihr denn wirklich dazu aufgerufen, während der Demo und während ihr gespielt habt, auf die Polizei loszugehen, oder ist das eine düstere Legende? Naja, okay, wir haben halt bestimmte Songs gespielt und das kann man natürlich so interpretieren. Wenn man es dann eben im Song singt, dann singt man es. Ich verstehe. Ich verstehe. Also, aber es wird dann natürlich auch so verstanden. Aber ich meine, klar, es war natürlich, sieht man ja auch in dem Videomaterial und ich finde es eigentlich jetzt ganz, ganz interessant, wenn man es so ansieht. Weil es wurde ja damals im Gericht, ne, als Beweismittel benutzt. Was ja heutzutage jeder filmt mit seinem Handy irgendwie was mit. Ja, damals war das gar nicht so üblich, dass es überhaupt Bildmaterial gab von Polizisten, die eben auf wirklich wehrlose Demonstranten eingeprügelt haben. Und das war dann eigentlich auch Zufall irgendwie, dass ja, dass das Konzert so gefilmt wurde und dann haben die Kameraleute dann eben nicht mehr auf die Band gehalten, sondern eben gesagt, okay, wir müssen es jetzt einfach filmen, was da passiert, weil der Demonstrationszug war ja friedlich erst und war fast schon so ein bisschen, da kamen so ein paar Fans, haben auf die Bühne geschrien, ist total langweilig, das ist euer normales Konzert noch besser. Und das hat sich dann halt eben gewendet, als die Polizei in die Menge gedroschen hat, um eben die Demonstration irgendwie aufzulösen oder eben zu durchbrechen. So, ja. Und das sieht man halt eben natürlich auf dem Bildmaterial eindeutig, dass Leute die Hände heben und sagen, hey, ich will keine Gewalt und knüppeln Polizisten einfach drauf ein. Und natürlich in den Medien nachher war es noch dieses perfekte Bild wieder Randalierer beim 1. Mai und klar gegen Krieg sein, aber dann natürlich mit Molotow-Cocktail werfen und so. Also es wird dann auch immer gleich, gerade die Springerpresse ist dann gleich vorne weg. Und da gab es halt dann eben sozusagen die Gegenbilder, was ich dann ganz gut fand, dass wir die dann eben auch irgendwie hatten und eben mit der Musik verknüpfen konnten, dass eben auch Musikfans es gesehen haben und nicht jetzt, sagen wir mal, nur, dass es in so einer politischen Nische dann geblieben wäre oder so. Ja. Weil es lief damals, glaube ich, in den Viva-Nachrichten. Ja. Ja. Weil es war zum Beispiel so, da wäre natürlich so ein Material sonst nie aufgetaucht, wäre da jetzt keine Musikgruppe gewesen. Okay. Woher kommt denn die Sympathie für Anonymous? Da wir ja hier gerade auch auf einem Anonymous-Server senden, muss ich die Frage ja auch stellen. Die Frage kommt von Anonews. Da muss ich mal nachhaken. Wo kommt die Sympathie her? Und dieses Video, das Black Flag-Video, wie ist das entstanden? Wie ist die Idee entstanden und warum ist es so? Naja, also es war so, dass muss man vielleicht so ein bisschen die Geschichte von dem Song irgendwie und vielleicht sogar vom ganzen neuen Album irgendwie auch so sehen. Also wir haben ja vor einem Jahr noch gar nicht gedacht, dass wir eine neue Platte machen. Wir dachten erst, wir spielen ein paar Konzerte und das haben wir auch wirklich so gedacht. Ich glaube, das kann man sogar auch theoretisch, wenn man jetzt immer runterscrollen würde bei Twitter und so, könnte man das sogar nachvollziehen, dass es wirklich eine ziemlich spontane Sache war, es dann einfach weiterzumachen, hat halt Teenage Riot, weil wir eigentlich gedacht haben, dass Leute vielleicht es auch gar nicht interessiert, also mehr, weil es eben auch lange Zeit dazwischen lag, zwischen den letzten Sachen, die wir gemacht haben. Und dann haben wir uns eigentlich gewundert, dass so viele Leute gerade an den politischen Texten so interessiert waren. Weil damals, muss man auch dazu sagen, in den 90ern war das immer so ein bisschen so, entweder die Leuten hat die Musik irgendwie, die haben es überhaupt nicht verstanden, weil was ist das jetzt? Ist das jetzt Techno oder ist es Punk? Oder Leute haben halt eben gesagt, wovon redet ihr eigentlich? Ja, die Welt ist doch völlig in Ordnung. Der Kommunismus ist besiegt. Und ja, und das wird doch alles super mit der Globalisierung und Krieg und was ist denn jetzt los? Also, so, das muss man vielleicht verstehen, dass jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, dass viele sagen, okay, was die gesagt haben und wovor die gewarnt haben auf den Platten, das stimmt halt. Also, dass große Konzerne mit Kriegen einfach riesige Profite machen und dass dabei Menschen sterben. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine paranoide weltverschwörerische Aussage von irgendwelchen Punkern irgendwie aus Kreuzberg, sondern das kann, glaube ich, fast mittlerweile jeder normale Bürger irgendwie sehen. Und vor allen Dingen sieht man eben auch die Konsequenzen, die es für unsere Gesellschaft hat. Ja, weil es gibt immer eine Sache, das zu sehen und dann eben zu sagen, okay, das passiert da irgendwo, eigentlich hat es ja nichts mit meinem Leben zu tun. Aber man sieht ja die Konsequenzen eben auch für viele Leute, was es eben einfach auch mit der Finanzkrise und so weiter, die ganzen Folgen einfach von einer gewissen Politik, die komplett korrupt ist. So, und als wir letztes Jahr dann eben gesagt haben, okay, dann lass uns eine Platte machen, fand ich eigentlich gleich das einzige Thema, was hier interessant war, war halt eben so, was man eben unter Hacker-Aktivismus irgendwie bezeichnet. WikiLeaks war da eben auch gerade ziemlich auch in der Presse und diskutiert. Und ich dachte, eigentlich ist das so ein Thema. Also ich habe keine Lust, eine Platte wieder um die gleichen Themen wie in den 90ern zu machen und vielleicht da noch was zu ergänzen. Und ich habe gedacht, eigentlich ist das Thema für Atal Teenage Riot, weil natürlich unsere Musik auch immer in so einem Kontext irgendwie aufgetaucht ist, weil wir ja auch viel Copyright-Verletzung gemacht haben und immer solche Themen auch irgendwie aufgeworfen haben. Und da fand ich natürlich gleich Anonymous total wichtig. Also es war so einfach schon die Aktion mit Scientology, war, ich meine, hat, glaube ich, jeder, der irgendwie ein bisschen Ahnung hat, super großen Respekt vor, weil ich sehe es ja selber auch in der Musikszene, ja, wie Scientology einfach immer weiter vorgeht und Leute wirklich crasht. Und es gibt kaum Widerspruch, also dagegen. Also es gibt nicht sehr viel, also viele Musiker haben halt eben Angst, sich zu äußern, weil eben auch in vielen Plattenfirmen die Leute sitzen gerade, ich rede jetzt auch gerade über Amerika natürlich, noch mehr als Deutschland. Und da fand ich zum Beispiel das Konzept einfach super zu sagen, okay, wir gehen halt so vor und haben eben jetzt nicht irgendwie einen politischen Anführer in dem Sinne, sondern es ist eher wie so eine Art Kollektiv und es geht halt um die politischen Botschaften. Und man kann sich natürlich auch ganz anders anschließen, der Sache, wenn man jetzt nicht zum Beispiel einer Person folgen muss. Ja, das sind so Grundprinzipien, die ich damals eben, da ziehe ich halt eben auch Vergleiche zu der Underground-Musikszene, aus der ich eigentlich komme, weil Techno war am Anfang eben sehr auch anonym und viele Sachen hatten nicht mal einen Namen oder so. Es waren halt nur DJ-Tools und so. Deswegen ist mir so eine Strategie immer schon einfach, finde ich einfach gut, weil ich eben auch weiß, dass sie sehr viel bewirken kann. Weil man als Feind, sage ich mal, auch schwer einschätzen kann, wie viele Leute stehen jetzt da wirklich dahinter und man muss halt hingucken und man kann natürlich auch an vielen Orten gleichzeitig auftauchen. Und es ist, ich finde es ein super, super Weg, da auch eben einfach aufmerksam zu machen auf bestimmte Themen. Und da haben wir halt diesen so zweimal Anonymous halt gereferenced auf der Platte. Einmal bei dem Song Black Flags, den man jetzt kennt, dem Video. Und dann ein anderer Song Rearrange Your Synapses. Und wir haben es halt eben so verpackt, Anonymous Teenage Riot. Und zwar, da ging es halt eben auch darum, zwei sein. Einmal natürlich, um irgendwie Credits zu geben an Anonymous und dann natürlich auch eben unseren eigenen Fans eben auch irgendwie zu sagen, weil es gibt auch so einen gewissen Personenkult um uns, der uns eigentlich nicht so recht ist, weil da kann manchmal eben die eigentliche Idee der Gruppe oder der Songs irgendwie in den Hintergrund treten. Ja, ich kenne es selber, klar, man steht auf der Bühne und ist Musiker und so und dann gibt es halt Leute, die sehen, weißt du, die malen sich natürlich ein Bild aus und dann entsteht halt dieses Rockstar-Ding. Und ich fand eigentlich ganz gut, das auch eben so zweideutig zu benutzen und zu sagen, hey, Vorsicht, denk mal drüber nach, also dieses Ikonenhafte, vergiss es einfach mal. Also wer jetzt in der Band ist oder wer ich jetzt bin als Person, sondern guck halt dahin Strategie. Und dann war es halt eben so, als wir diese Single geplant hatten, hatten wir uns so ein Videokonzept ausgedacht, wo wir halt eben gesagt haben, dieses Man soll, also wir wollten einfach so ein Video machen, wo einfach Fans sich beteiligen wollten, weil wir auch gesagt haben, wir wollen jetzt nicht irgendwie zu dem Thema irgendwie so eine Art MTV-Video machen. Das passt einfach nicht. Und es wäre eigentlich gut, wenn Leute sagen, ey, ich bekenne mich zu der politischen Botschaft, weil man auch irgendwie die eigenen Fans motiviert, irgendwie da sich mal genau den Text durchzulesen und so, worum geht's da? Und dann war es halt so, dass wir gesagt haben, okay, ihr könnt den Song sozusagen lip-syncen, also mitsingen sozusagen, aber von der schwarzen Flagge. Da ist auch das ganze Konzept, steht da auch nochmal auf der Website und so, wen es jetzt genauer interessiert. Weil wir halt eben finden, dass Nationalstaaten auch eben sehr viel, ein großes Problem darstellen, bei den, also Situation, in der wir uns alle gerade befinden. Nationalismus, denke ich, verursacht eben auch Rassismus und Kriege und so weiter. Oder wird auch eben benutzt, um eine Bevölkerung eben hinter eine bestimmte Ideologie zu bekommen. Und dann gab es eben noch dieses Konzept, dass man sich auf den Boden legt. Da war es Planking, so ein bisschen so ein Trend, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wo man sich einfach so hinlegt, irgendwo öffentlich. Und da haben wir mal so einen Joke gemacht, als wir bei so einem Festival waren und meinte ich so, ey, man muss sich eigentlich hinlegen und dann eine schwarze Flagge über sein Gesicht machen, so als wäre man so, würde man ein Soldat irgendwie sein, der so tot ist und weißt du, kennst du so diese Bilder, wenn dann so ein Sarg ist und so eine Flagge drüber und das könnte vielleicht Aufmerksamkeit erregen. Das haben wir einfach so aus Spaß ausprobiert und da haben wirklich, jeder hat gefragt, ey, was ist denn hier los? Krass. Also weil es einfach so ein relativ starkes Bild dann war. Und da haben wir gedacht, das wäre eigentlich auch super, wenn Leute sagen wollen, okay, ich will noch einen Schritt weitergehen. Ich filme mich einfach im Supermarkt oder meinetwegen auf einem öffentlichen Platz oder so und mache halt sozusagen meinen Silent Protest auf die Art und Weise, weil Leute dann einfach fragen, wirklich, was ist das? Wenn ich da mich hinstelle mit einem Schild, sagt jeder, ja, verstehe ich so. Aber so stellen die Leute wegen so Fragen, was das Problem ist. Und das war so das Konzept. Und dann ging es halt los, dass Leute sagen, ey, ich bin von Anonymous, ich kann aber mein Gesicht nicht zeigen, darf ich es auch mit der Maske einschicken? Und dann dachte ich so, na klar, also logisch, also es ist ja sogar im Song genannt, ja super, danke, also ich dachte das erst gar nicht, dass es überhaupt jemand mitkriegt. Und da war halt eben einer aus Texas, Broken Sidewalk Farm, der dann gleich ziemlich schnell auch eben so Clips gemacht hat, wo er eben andere auch aufgerufen hat dazu. Und dann kam es eigentlich so zusammen, aber eben erst Amerika hauptsächlich. Und dann ist halt immer mehr Footage eingegangen. Und dann fand ich das eigentlich natürlich total super, weil währenddessen, also ich glaube, der erste Clip ging so Anfang September online. Der wird halt eben auch immer weiter geschnitten und so. Und immer mehr ergänzt, je mehr Leute was einschicken. Wir machen jetzt auch einen dritten Edit bald in den nächsten Tagen fertig. Also es gibt jetzt zwei, die sind gerade online. Aber während der erste online war, ging es halt auch eben mit Occupy Wall Street los. Und da waren wir eben auch gerade auf Tour in Amerika. Und es war irgendwie super, dass es einfach alles parallel gerade so abging. Da meinte ich, ja klar, ey, wenn ihr da seid, bei dem Protest, dann ja klar, filmt es, schickt es. Ich finde halt eben auch, das ist auch so eine Strategie, man kann halt eben auch Sachen in ein Musikvideo einbauen. Es ist dann eben auch nochmal ein anderes Thema, ja, für die Autoritäten sozusagen Kunst zu zensieren. Weißt du, was ich meine? Also einen YouTube-Clip zu entfernen, weil da irgendwie ein Polizist zu sehen ist, eine Sache. Aber ein Musikvideo zu entfernen, das wird dann immer, geht dann immer gleich noch auf so eine andere Ebene. Und ich finde die Strategie eigentlich gar nicht schlecht, dass eben auch nochmal Leute, die sich vielleicht jetzt nicht genau für Politik also interessieren, einfach nochmal darauf aufmerksam zu machen und die sehen, ey, wow, okay, worum geht es jetzt eigentlich genau? Und lesen sich das durch und fand, das hat sich jetzt gut irgendwie ergänzt. Und ja, das finde ich super, dass es so jetzt gekommen ist. Und dann war es natürlich auch so, dass wir bei den Konzerten darüber geredet haben, auch und wir einfach auch gemerkt haben, die Leute stehen da auch komplett dahinter und wissen genau, was abgeht. Und außerdem haben sich da auch super Kontakte ergeben, fand ich, weil viele, da war ich halt so begeistert, alle, die ich bis jetzt getroffen habe bei Konzerten, sind halt super Leute auch. Also, naja, weil ich sage das jetzt mal so, in der Musikszene ist es nicht immer selbstverständlich, wenn man von jemandem Musik gut findet, dass dann die Person dazu auch irgendwie in Ordnung ist. Ja, da fallen mir jetzt spontan ganz viele ein. Also zu allerletzt würde ich jetzt mal Alexander Kaschte einfach erwähnen, aber den wollte ich jetzt mal eben ganz kurz ansprechen. Okay, worum ging es da? Also, ah, ist eine lange Geschichte, aber okay. Alexander Kaschte ist nicht nett. Ich darf jetzt nicht sagen, was er ist, weil wenn ich das sage, dann könnte er mich ja wahrscheinlich belangen, aber der ist auf jeden Fall nicht nett. Okay. Das wollte ich jetzt mal gesagt haben. Okay. Wir müssen ein bisschen Gas machen, glaube ich, weil ja, wir überziehen schon eine Viertelstunde gerade deine Zeit. Stimmt. Genau, ich bin auch bald, brauchen gleich noch ein anderes Interview. Aber okay, gut, kurz haben wir noch. Ich weiß nicht, ob du noch eine Frage hast oder so. Ich habe noch ein paar kleine. Und zwar würde ich dir jetzt abkürzen. Sag mir doch einfach, also ich sage dir ein Wort und du sagst mir deine Meinung in einem Wort. Okay, oh Gott, das ist jetzt wieder so. Gut, darf man mich nicht drauf komplett festnageln im Nachhinein, weil manchmal braucht man vielleicht doch längere Antworten. Aber mach's einfach. Fangen wir mal an mit Occupy. Ja, habe ich eigentlich schon vorhin beantwortet, oder? Glaube ich. Ja, so. Aber nur noch mal vielleicht so in der Tendenz, genau. In der polarisierenden Tendenz. Occupy generell. Genau, bin ich dafür, wir müssen alle Bereiche zurückerobern und es fängt mit einer Besetzung an. Also das sehe ich genauso wie in der Hausbesetzer-Szene damals. Also wenn man jetzt über das Wort redet, manchmal muss man es einfach so machen. Wenn der Staat mit Waffengewalt gegen die Leute vorgeht, dann muss man sich eben das Recht nehmen und eben bestimmte Orte eben besetzen und eben auch mit anderem Sinn wieder belegen. Also das gilt für Musik zum Beispiel genauso, wie es eben für bestimmte Orte zum Beispiel geht oder ja, wie bestimmte politische Inhalte natürlich auch. Ja. Kann man auch so sehen, kann man als Metapher sehen. Okay. Religion. Ja, kann meiner Meinung nach komplett abgeschafft werden. Also ich dachte, vor ein paar tausend von Jahren, glaube ich, hat es mal den Leuten geholfen, sich irgendwie so zu organisieren. Vielleicht, wenn ich es positiv sehen würde. aber auf der anderen Seite ist es halt so, das beste Kontrollinstrument, was es gibt. Also, dass man Leuten verklickert, ihr werdet ständig beobachtet. Sonst kommt, wenn ihr euch nicht den Regeln entlang verhaltet, kommt ihr in die Hölle zum Beispiel. Und eigentlich ist, viele Religionen bauen irgendwie auch so ein Angstschema auf, dass das funktioniert. Also ich meine, da hätte man echt sagen können, man sich viele Technologien ersparen können, die Kosten. Wenn man einfach, also wenn die Leute das so wirklich abnehmen, es ist schon krass. Also ich muss dazu sagen, dass ich halt eben nicht religiös bin und ich sehe es mittlerweile, dass es auch so viel Schaden anrichtet, weil Leute eben so leicht manipulierbar sind dadurch. Es ist schon gefährlicher, als manche Leute, glaube ich, zugeben wollen oder eingestehen wollen. Polizei. Ja, ist ein gutes Stichwort. Ich sag mal so, ich habe immer ein Problem mit Leuten, die sich eine Uniform anziehen und dann finden, dass sie sozusagen über andere Menschenleben verwalten können, sozusagen. Ja? Weil natürlich gibt es dann immer die Diskussion, ja, was ist, wenn dann mal irgendwie du angegriffen wirst? Das Komische ist, dass mir selber die Polizei noch nie wirklich geholfen hat. Also ich war vielleicht hätte ich da auch Pech, aber zurzeit sieht es einfach so aus, wie dass die Polizei gerade in den Straßen, sage ich mal, auch und bei Demonstrationen irgendwie die Mächtigen schützt und eben einfach nur ein Instrument ist, um bestimmte Sachen, Ungerechtigkeiten durchzusetzen. Und ja, da kommt man, glaube ich, auch zu so einem Thema mit Whistleblowing, wie krass das eben auch ist. Man kann es ja eben auch auf die Armee beziehen. Es hängt ja auch irgendwie zusammen. Wenn Leute eben nicht mitmachen bei einer Sache, die eben auch gegen Menschenrechte zum Beispiel geht, dass sie dann komplett fertig gemacht werden, zeigt Also wenn man sich die Nazi-Zeile anguckt, da sagt dann jeder mal, ja, warum hat denn keiner was gemacht? Also, und also ich finde, man sieht es in unserer Gesellschaft da auch, wie das funktioniert, wenn die Leute Uniformen schon mal anhaben, dass sie sich eben dahinter verschanzen. Da kann ich auch gleich dazu sagen, zu Anonymous, wenn so die Polizei sagt, ja, die Masken müssen abgenommen werden, dann kann ich sagen, müsst ihr eure Uniform auch ablegen, weil sonst ist es nicht kann man da, hat man sowieso keine Basis. Weißt du, was ich meine? Also es kann nicht auf der einen Seite, kann das eine gefordert werden, während die anderen sich da eben hinter ihrer Marke verstecken und sich Sachen rausnehmen können und sich gegenseitig decken können. Das kann man nicht als Rechtssystem irgendwie akzeptieren, meiner Meinung nach. Freiheit. Ja, darum geht es, glaube ich. Muss man jeden Tag drum kämpfen, denke ich. Okay. Dann hätte ich zum Abschluss vielleicht noch, weil sonst überziehen wir wirklich maßlos, aber ich glaube, das ist noch ein Punkt. Stichwort 2003 und Carl Craig. Okay, Stichwort 2003, was meinst du jetzt genau mit 2003? Weil Carl Craig ist 2001 gestorben, aber Oh, okay, das ist. dann muss ich hier meine Recherche da. Okay, nee, okay. Dann bin Okay, ich schuld, dann habe ich schlecht recherchiert. gut. Okay, hängt Journalist. Okay, gut. Nee, na ja gut, Karl ist damals tot aufgefunden worden in seiner Berliner Wohnung. Es war ein paar Tage vor dem 11. September. Ich war damals gerade nicht in Berlin und war natürlich ein großer Schock für die Band. Was vielleicht wichtig ist zu sagen, ist, weil das so oft kursiert, in den gerade in der Musikpresse ist ja halt dieser Mythos, drogenabhängig gewesen, hat dann eine Überdosis genommen und das stimmt halt einfach nicht. Und Karl hat unter Psychosen gelitten und ist eigentlich bis heute noch nicht geklärt, was eigentlich der Auslöser war für seinen Tod. Also war es ein Selbstmord, war es ein Unfall, während er in der Psychose war. So ein Zustand, ich weiß nicht, ob das die Leute genau wissen, was es ist. Es ist halt so eine Art, man kann es vielleicht mit Schizophrenie vergleichen, die aber kommt und geht. Also es ist einfach eine Persönlichkeitsänderung, eine starke, die durch einfach Veränderungen im Gehirn stattfindet und die, das kann manchmal eben relativ kurzfristig sein. Es kann, manche Leute sind da eben genetisch dazu veranlagt. Ist ja ein ziemlich kompliziertes medizinisches Feld auch. Und das war, hatte eben Karl das Problem und es kam und ging immer. Es gab auch so Sachen, die eben auch bei Konzerten, was Leute mitbekommen haben. Also es gibt so ein Konzert, was wir in Kanada hatten. Ein Journalist war da und da kann ich mich immer noch an den Zeitungsartikel erinnern. Karl ging auf die Bühne und wir haben schon gesagt, ey Karl, das ist vielleicht besser, wenn du heute die Show nicht machst. Und aber er war dann halt in dem Moment schon irgendwie mal anders und hat halt eigentlich ja das Publikum als ja als Feinde gesehen. Also es war so, dass er dann natürlich eine ganz andere Welt wahrgenommen hat, ja, und hat halt dann irgendwie mit dem Mikroständer wie ein Speer irgendwie auf die Leute losgegangen, wusste gleich von Sicherheits also von den Security Leuten gleich von der Bühne geholt werden. Und so ein Journalist, der dabei war, meinte, es war total der Wahnsinn, sowas hat er noch nie erlebt irgendwie, weil es wirklich richtig scary war. Es war halt eben kein Gepose. Es war halt total echt. Bloß die Sache kam dann noch dazu, dass der Journalist eine rauchen gegangen ist und Karl war halt draußen, um frische Luft zu schnappen und hat halt wirklich ein Stoppschild mit den bloßen Händen außen aus der Straße, aus der Verankerung gerissen. Ja, also ich weiß nicht, ob du es auch mal gehört hast, es gibt so, wenn eine Mutter ihr Baby retten muss und ein Auto plötzlich hochhebt oder so. Ja, ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Es gibt halt solche Fälle, wo Leute plötzlich 200% ihrer Kraft irgendwie aufbringen. Und er meint, das war wirklich so, he destroys the system with his bare hands. Und so, das ist natürlich auch dann so eine Mythen, die dann irgendwie entstehen. Und viele finden es natürlich auch cool, aber es war für Karl natürlich unheimlich schwer und natürlich auch für den Rest der Band und so, weil es menschlich natürlich auch viele Tragödien damit zu tun hatte, ne? Dass es einfach natürlich super stressig war. Er hat natürlich auch drunter gelitten, weil wenn man von einem Moment auf den anderen nicht weiß, was man getan hat zum Beispiel oder so, verunsichert man einen das natürlich auch komplett. Und es war also alles nicht auch nicht so super cool, also wie sich das dann manchmal so anhört. Bloß man muss eben eins sagen, dass Karl, bis auf dass er ab und zu mal gekifft hat oder so, nicht irgendwie harte Drogen genommen hat. Und das finde ich schon immer hart, dass, obwohl ich da in jedem Interview darauf hinweise, wenn ich dazu gefragt werde, lese ich dann danach, ja, und dann starb Karl Crack an einer Überdosis und ich so, ich habe es doch genau erzählt. Also wir haben es jetzt auch gerade mal so langsam durchgesetzt, dass Wikipedia, das ist auch, ich glaube, auf der englischen jetzt war es jetzt schon geändert. Deutsche hängt da, glaube ich, noch hinterher, ich muss nochmal nachgucken. Ist vielleicht einfach ganz wichtig auch für viele Leute zu wissen, wie es wirklich war, weil klar, so eine Mythen-Stories verkaufen sich vielleicht besser in der Musikpresse, aber wenn es eben nicht so war, dann war es nicht so. Weißt du? Ich finde, die richtige Story eigentlich ist meiner Meinung nach viel interessanter, weil er eben eine ganz bestimmte Persönlichkeit war, die damit eben zu kämpfen hatte mit dem Problem und dadurch eben auch seine Musik so war, wie sie war. Also es finde ich eigentlich wichtiger, darüber zu reden, als jetzt irgendwie immer wieder die Rock'n'Roll-Story rauszuholen, die einfach nicht gestimmt hat. Okay. Schaffen wir noch eine oder bist du im Zeitdruck? Noch habe ich keinen Anruf bekommen. Also. Cool. Was vielleicht auch viele noch interessieren würde, ist, warum ist denn die die Hanin Elias nicht mehr da? Das dauert jetzt aber 10 Minuten. Echt? Nee, Quatsch, okay. Also da gibt es ja diese zwei Ansichten. Also zum Glück ist, da bin ich ja dankbar dem Internet gegenüber, dass es alles so dokumentiert wurde. Man muss dazu sagen, Hanin hatte ja die Idee, dass wir Teilchen Schweiz wieder spielen. Im Herbst 2009 war es. Und es ist eine Sache gewesen, man darf es eigentlich gar nicht so sagen, aber sie hat mich über Facebook nach, fast 10 Jahre totalen Schweigen, weil wir komplett zerstritten waren, angemeldet und meinte, hey, wollen wir uns wieder vertragen? Und ich meinte, vielleicht sollte man es jetzt mal, man muss dazu die Geschichte ein bisschen kennen von der Band auch und so, dass Hanin halt immer kam und ging, wie sie wollte und eben viele Shows einfach spontan nicht mitgemacht hat und eigentlich die Band, sagen wir mal, jede andere Band würde sagen, die hat die Band immer wieder hängen lassen irgendwie. Und gut, das hat sich dann irgendwie bei Titanic Schweiz so rauskristallisiert, dass es irgendwie immer andere Lineups gab, dass es dann oft eben Leute noch dazugekommen sind und es hat vielleicht auch so ein bisschen die Energie bei Titanic Schweiz ausgemacht, dass es eben nicht so eine normale Rockband irgendwie war, wo dann immer genau die gleichen Leute auf der Bühne waren oder so. Es war dann eben auch manchmal so, warum sind da jetzt irgendwie 5 Leute und 3 kenne ich gar nicht und so. Und es hat es irgendwie auch spannend gehalten. Also ich sehe das nicht immer nur negativ. Aber natürlich viele Fans haben sich damals immer aufgeregt, was soll das und so. Gut, dann gab es ja diese Show in London, Brixton Academy. Ich weiß nicht, da gibt es auch eine Aufnahme von. Da waren wir ziemlich am Ende. Das ist so mit so die letzte Show, die wir gemacht haben. Das ist halt wirklich halbe Stunde nur Neues noch gewesen, weil wir einfach komplett kaputt waren. Karl war tief in seiner Psychose und es war ganz schlimm. Und ich war schon wochenlang auf Painkillern, weil ich irgendwie so eine Zahnbehandlung nicht gemacht habe richtig, weil so einen komischen Zahnarzt im Hotel, der schnell kommen musste und der dachte, ich hätte ein Problem mit meinem Weisheitszahn. Es war aber so ein, wie sagt man, so eine Wurzelbehandlung. Hat mir die falschen Medikamente gegeben und ich habe immer mehr genommen und dachte, dieser Schmerz geht einfach nicht weg. Und da gab es wirklich so Szenen, wo ich nach dem Konzert irgendwie in der Dusche war, mein Kopf gegen die Wand gehauen habe, weil ich dachte, ich halte es nicht mehr aus. Aber klar, das war natürlich auch höchst dramatisch und dann natürlich auch auf der Bühne mitzubekommen. Bloß da gab es halt diese letzte Show, das war für uns eine sehr wichtige Show am Ende der Tour und Hanin ist halt am Nachmittag irgendwie dann mal wieder aus der Band ausgestiegen und es hat, weil sie irgendwie keinen Bock hatte mehr. Und da war es halt eben so, sorry, also das ist jetzt einfach das letzte Mal gewesen. Wir haben noch ein Konzert in London, das ist echt wichtig. Kann man das eine Konzert nicht noch spielen? Weißt du, allen anderen geht es auch nicht gerade super nach irgendwie monatelangen Touren. Aber es sind da manchmal natürlich auch Sachen, das bringt es fast zum Überlaufen irgendwie. Da war er natürlich so komplett zerstritten. Und da dachte ich natürlich nach der langen Zeit, okay, jetzt ist es auch mal wieder gut und jeder wird ja auch irgendwie ein bisschen reifer und jetzt kann man auch mal wieder irgendwie Frieden machen und so. Und fand dann eigentlich die Idee ganz gut, ein Konzert zu machen, weil so hat es angefangen. Lass uns ein Konzert machen. Und dann habe ich gesagt, okay, lass mich einfach mal gucken. Vielleicht kann ich ja irgendeinen Veranstalter überzeugen, dass wir eine Sache machen. So. Und ich habe halt gleich dazu gesagt, ich bin mir auch nicht sicher, ob das funktioniert, weil ey, es ist 10 Jahre sind vergangen. Und in der Zeit, ich finde halt eben, dass halt Teenage Riot ist auch eben so eine Musik, weißt du, die hörst du in so einer bestimmten Lebensphase und 10 Jahre später, naja, okay, ist nicht unbedingt gesagt, dass man das immer noch gut findet. Also wenn ich mir angucke, was ich mit 16 gehört habe, teilweise, weißt du, würde ich da jetzt noch, also ja, das muss man einfach realistisch sehen. Außerdem war ich gerade mit meinen Solo-Sachen eigentlich auf einem komplett anderen Film irgendwie und habe ihr gesagt, ey, aber lass uns das einfach machen und einfach so, dann hat man es auch irgendwie nochmal in was Positives geendet und hat sich irgendwie vertragen und so, weil irgendwie war einfach super viel Energie in der Band und irgendwie ist es einfach scheiße, wie das alles geendet ist. Und dann waren wir eigentlich ziemlich positiv und naja, und dann ging es halt irgendwie im Vorfeld leider los, als wir diese Aufnahmen zu Activate hatten, weil ich habe gleich gesagt, da ging die erste Diskussion, dass ich meinte, okay, pass auf, weil es gab so zynische Stimmen, ich hatte einen Promoter in London überzeugt, hey, pass auf, lass uns die eine Show machen. Und der meinte, okay, super und so, lass es machen. Und dann gab es natürlich zynisch im Ach so, Atari ist jetzt wieder so eine Band, die sich zusammentut, um nochmal richtig Geld zu scheffeln. Und das ist wahrscheinlich jetzt voll scheiße. Und ich dachte so, okay, gut, was kann man jetzt machen? Damit habe ich jetzt dann auch nicht so gerechnet, weil ich dachte, man schätzt uns gar nicht so ein. Aber okay, ich gesagt, pass auf, dann lass uns doch einfach einen Song aufnehmen. Und den gleich erstmal ins Netz stellen. Und das ist halt, das so klingen wir jetzt. Ja. Und da gab es halt die erste Diskussion, dass Hanin meinte, sie findet es nicht gut, weil dann kriegt man ja kein Geld davon. Und dann habe ich gesagt, naja, also das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Also, und dann ging es weiter mit den Aufnahmen, dass dann eben rauskam, dass ihre Schreistimme, so nenne ich das jetzt mal, dass sie das eigentlich gar nicht mehr so machen kann, wie früher. Weil ihre Stimme das gar nicht mitmacht. Und dann, das war dann natürlich irgendwie so einen Monat vor dem Konzert, plötzlich so eine Situation, wo ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir haben das jetzt angekündigt und jetzt können wir eigentlich gar nicht richtig auftreten. Da meinte ich, pass auf, wir machen es so, wie wir es auch damals gemacht haben. Nick Endo hat ja oft dann ist für Hanin eingesprungen, auch wenn sie nicht kam und so weiter. Und wenn sie da war, hat sie halt immer Backing-Shouts gemacht und so. Pass auf, ihr beide macht es irgendwie. Nick ist hinten an den Mikros. Und Hanin, es gibt super Songs, wo du eben auch nicht die ganze Zeit durchschreist. Lass uns doch das an, ey, die Fans, wenn. Sie werden es geil finden. Was soll das jetzt? Weißt du, was soll man da jetzt irgendwie? Lass uns einfach machen, wenn es halt die Leute scheiße finden, dann haben wir es eben probiert. Und dann hatte sie eben das Flugticket und so weiter. Und eine Viertelstunde vor Auftritt war sie halt immer noch nicht da. Und ja, wir dachten, das kann nicht wahr sein. Wir sind in London, 10 Jahre später. Und sind in genau der gleichen beschissenen Situation. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir ziehen es jetzt durch. Und das Komische war, dass wir eben nicht altes Publikum hatten, sondern viele Leute, die halt in der Schweiz noch nie gesehen hatten. Und die Leute, die es schon mal gesehen hatten, fanden es halt eben nicht das, was sie erwartet hatten. Und irgendwie fanden es die Leute voll geil. Und dann ging das halt von da aus weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn es jetzt so alle irgendwie geil finden. Und dann haben wir gesagt, ey, ihr müsst weitermachen. Das ist total wichtig mit den politischen Aussagen. Es muss jemand was sagen. Und so, weil kaum in der Musikszene das thematisiert wird. Und ich habe gesagt, okay, dann lass uns noch ein paar Shows dazu nehmen. Und dann ging das halt eben immer so weiter. Dann haben wir beim Fusion Festival gespielt und da war dann diese Bühnenstürmerei oder wie man es nennen soll auf Deutsch. Und dann war das eigentlich, irgendwie hat man immer mehr Zuspruch bekommen. Und ich habe dann gesagt, okay, dann lass uns einfach immer ein paar Konzerte dazu nehmen. Aber wir haben jetzt nie so gedacht, wir wollen jetzt 5 Jahre weiter touren oder so. Es gilt auch immer noch nicht. Also das muss ich manchen Fans auch sagen, dass das jetzt nicht so einen Fünfjahresplan gibt oder so, wie es vielleicht andere Bands haben. Wir machen es so, wie wir das eben richtig finden und eben auch richtig rüberbringen können, dass wir sagen, das ist jetzt nicht so ein Job einfach, weil das braucht einfach, die Musik braucht eine bestimmte Energie, kann man nicht nur so abspielen, weißt du, was ich meine? Also wie manche Bands gehen halt auf Tour und spielen ein Programm runter, das kannst du bei Atal Teenage White irgendwie nicht bringen, finde ich. Also das merkt man sofort, es macht uns auch keinen Spaß, sowas zu machen. Und so lange machen wir das und ja, und wenn wir jetzt in einem Monat merken, hey, es irgendwie wird es zur Routine und irgendwie ist es den Leuten auch egal, um was die Songs gehen und so. Könnte es auch sein, dass wir das da aufhören. Also, ja. Also das muss man auch irgendwie dazu sagen. Das ist jetzt nicht so, wie es viele andere Bands irgendwie machen, dass sie sich zusammentun und dann nochmal richtig Kohle scheffeln wollen oder so. Weil da haben wir einfach auch solomäßig genug Sachen einfach immer am Laufen gehabt. Da geht es jetzt mehr um die, ja, um einfach die Message. Und das finde ich irgendwie die Herausforderung, auch mal wieder mit Atari Musik zu machen. Okay. Das Telefon hat immer noch nicht geschellt. Können wir Hm. noch einen oder? Noch nicht? Ja, gut, okay. Ja. Drei Filmtipps vielleicht. Drei Ja, wir holen alles raus. Okay. Tja, was kann man sie nennen als gute Filme? Ja, einer meiner Lieblingsfilme, ich rede jetzt einfach mal über mich, ich weiß nicht, ob das so im Sinne von Atal Teenage White unbedingt dann der Sinne der anderen ist. Aber ich finde Planet of the Vampire ist ein super Film. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich kenne ihn noch nicht. Nicht? Okay, gut, das ist halt ein typischer Science-Fiction-Film. Ich finde ihn auch gut wegen dem Soundtrack. Klar, analoge Synthesizer sind da drin und so, ist halt ein ziemlicher B-Movie. Das ist aber jetzt nicht aus den 60ern, wo Doch, die genau. schwarzhaarige Dame auf die Erde geschickt wird und allen den Kopf Nee, nee. verdreht? Nein. Nee, nee, nee, nee. Das Okay. ist ein Film, wo so ein ziemlich geiles, so Star Trek-mäßiges, ja, so ein Spaceship irgendwie auf dem Planeten landet. Die haben alle so Lederuniformen, es sieht fast SS-uniformmäßig aus, völlig obskur. Und dann da irgendwie so ein Problem auftritt und dann alle sterben. Und der Witz ist, dass halt eben das irgendwie total so ein. Der Soundtrack ist echt geil und der Film ist auch obskur, aber es kommt halt eben kein Vampir drin vor. Ah Und ja. die Filmfirma hat dann eben irgendwann gesagt, ey, okay, wir nennen den Film jetzt so, hoffentlich kommen mehr Leute ins Kino. Das fand ich, aber okay, deswegen finde ich den Film nicht gut. Ich finde ihn halt auch wegen dem Soundtrack gut. Dann finde ich gut, was kann man noch nennen? Ach, es gibt so viele gute Filme. Lass mich überlegen. Ich finde, Polanski hat immer gute Filme gemacht. Das Ekel war ein super Film. Weiß nicht, ob du den kennst. Ja, den kenne ich. Ja, ich überlege gerade, ob es noch irgendwie. Ey, also ich finde, es gibt, also wenn man da anfängt, also da kannst du fast, kommst du von einem ins andere. Wo soll ich da aufhören? Also ich könnte jetzt auch wenn Sachen, die vielleicht ein bisschen bekannter sind, ich finde immer noch irgendwie Zombie Alien 1 irgendwie einen guten Film. Allein schon die Computer, die da drin vorkommen. Ja. Es hat dann eben so eine. Ich finde immer, kennst du The Boy and His Dog? Joa. Das ist auch so ein Film. Aber okay, ich habe da auch, also ich terrorisiere die anderen auch immer im Tourbus mit so Sachen, die keiner sehen will. Ich überlege, was gibt es noch? Ja, ey, also kann ich dir mal Top 10 oder so dann Ja, schicken. das wäre geil, die hänge ich dann noch mit dran. Das wäre gar nicht schlecht. Ja, cool. Okay. Dann sind wir bei. Genau, ich glaube, jetzt müssen wir gleich mal aufhören, weil Das machen wir. sonst wären wir noch unterbrochen. Das machen wir. Ich würde mich jetzt einfach stellvertretend für die Hörer bedanken. Ich würde mich stellvertretend für den Chat bedanken. Ich Ja, danke. bedanke mich persönlich natürlich für alleine. Ja, ich bin überwältigt. Also ich muss sagen, die Bereitschaft zu sprechen, das ist für mich was ganz Großes. Ah, wirklich? Das ist alles Promotion, Mann. Das hat mir mein Management gesagt. Nee, nee. Quatsch. Nee, echt super, Mann, dass wir das machen. Ich finde das super, weil der normale Musik-Medienkram ist immer das Gleiche und oft wird die Politik halt weggelassen. Und deswegen immer gerne. Also wenn du noch irgendwie nochmal irgendwas machen willst, sag einfach Bescheid. Cool. Ja, ich bedanke mich auch bei den Kamerakindern, die das überhaupt hier möglich gemacht haben. Die ganze Technik im Hintergrund wäre sonst nicht möglich gewesen. Das war ein riesiger Akt noch gestern Nacht. Ja, Ich cool. bedanke mich. Ja, vielen Dank an euch und weiter so vor allen Dingen.